بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله تسأل أبا ما تسمع هاتسيقن الله زيقن هيد زين أف قوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Nachdem wir jetzt von Mina gereist sind in Richtung Arafat und uns jetzt in Arafat befinden, haben wir gesagt, dass wir in Arafat bleiben, bis die Sonne untergeht und bis dahin auch uns beschäftigen mit dem Gedenken Allahs, mit Bittgebeten, mit Gebeten, mit Koran lesen und allem Nützlichen für das Dies und Jenseits. Nachdem dann das beendet ist, jetzt kommen wir zum Kapitel, dass man nach Muzdalifa strömt, dort übernachtet und von Muzdalifa dann nach Mina geht und die Tätigkeiten, die man betätigt am Tag vom Eid. Denn wir befinden uns jetzt ja am 9. Tag, wenn die Sonne untergeht. Wenn die Sonne untergeht, geht man in Ruhe nach Muzdalifa. Aufgrund der Aussage von Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, den berühmten Hadith überliefert hat, wo er die Hajj des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit stehen blieb in Arafat, bis die Sonne untergegangen ist. Und dann hat er Usama radiallahu anhu hinter sich reiten lassen auf seinem gleichen Kamel. Und dann ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Muzdalifa geritten und hat allerdings das Kamel so gebunden, dass das fast der Kopf schon den Sattel berührt hat vom Kamel. Was dazu führt, dass das Kamel sehr, sehr langsam geht. Und er sagte, wie Jabir ibn Abdullah erzählt, er zeigte mit seiner Hand, dass die Leute sich beruhigen sollen. Und er sagte, Ayyuhan nas as-sakina, as-sakina. O ihr Menschen, macht langsam, macht langsam. Denn wenn man auch mal dort gewesen ist, merkt man, wie die Leute dann strömen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat, dass sie strömen von, also er hat es als einen Strom bezeichnet, einen Menschenstrom. Und so ist es auch in der Realität, deswegen soll man beruhigt und in Ruhe die Ortschaft verlassen, sich nach Mina, nach Muzdalifa begeben und nicht seine Geschwister in Bedrängnis bringen und ihnen auch nicht Angst machen mit seinen eigenen Autos und auch sich den Schwachen erbarmen und denjenigen, die alt sind und auch sich denjenigen erbarmen, die zu Fuß diesen Weg auf sich nehmen. Denn man braucht ungefähr 1 bis 2 Stunden, wenn man normal läuft, von Arafat nach Muzdalifa. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat al-Baqarah, auf der Seite 31, in der zweiten Surah des Koran, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Auf 199, hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen, und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Und Muzdalifa wurde Muzdalifa genannt, weil Al-Izdilaf auf Arabisch bedeutet die Nähe, weil man sich eben in die Nähe von Muzdalifa begibt. Und es wurde auch Al-Jam' genannt. Al-Jam' ist ein, das heißt die Versammlung, weil die Menschen sich dort versammeln, zweifellos. Und es wurde auch Al-Mash'ar Al-Haram bezeichnet von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar sagte er, Vers 198, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte. Al-Mash'ar Al-Haram. Wenn man dann in Muzdalifa angekommen ist, betet man das Maghrib und Isha-Gebet und fasst das Gebet zusammen und kürzt es. Das heißt, man kürzt das Isha-Gebet. Man betet das Maghrib-Gebet. Erstmal macht man einen Adhan, dann macht man eine Iqama für das Maghrib-Gebet und betet ganz normal seine 3 Raka'at. Und danach macht man Iqama und betet das Isha-Gebet und macht es in 2 Raka'at. Also betet nur 2 Gebetssequenzen und kürzt es. Und das macht man, sobald man angekommen ist, noch bevor man seine Sachen entlädt. Und je nachdem, wann man ankommt, betet man das Gebet entweder zur Zeit von Maghrib oder zur Zeit von Isha. Je nachdem, ob man zur Maghrib-Zeit ankommt oder zur Isha-Zeit ankommt. Und das alles hat Jabir ibn Abdullah überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gebete zusammengefasst hat. Und mit einem Adhan, für beide Gebete also, und für jedes Gebet jeweils eine Iqama. Dann bleibt man in Muzdalifa bis zum Morgen. Das heißt, genauer gesagt, Jabir ibn Abdullah sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam thumma daja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala' al-fajr. Dann legte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hin, bis die Zeit vom Fajr eintrat. Fasalla al-fajra hina tabayyana lahu as-subhu bi adhanin wa iqama. Dann betete er das Fajr-Gebet, als der Morgen klar wurde, also bis die Zeit eingetroffen war, mit einem Adhan und einer Iqama. Und Muzdalifa nennt man, das ganze Gebiet nennt man Al-Mash'ar Al-Haram, wie ich gerade gesagt habe. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, in einem Hadith, der ist bei Ibn Majah und anderen, und der ist sahih, er sagte, وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ وَرْفَعُوا عَمْ بَطْنِ مُحَسِّرْ. Das heißt, Muzdalifa ist, die ganze Ortschaft von Muzdalifa ist ein Ort, an dem man stehen darf. Es gibt also nur, weil der Prophet an einer bestimmten Stelle stand, heißt nicht, dass man dort stehen muss. وَرْفَعُوا عَمْ بَطْنِ مُحَسِّرْ. Das heißt, und wir sollen uns nicht im Tal von Muhassir aufhalten. Also genauso wie in Arafat die Ortschaft Uranah verboten ist, genauso ist hier die Ortschaft Muhassir verboten. Und die Sunna ist es, dass man dort bleibt bis zum Fajr-Gebet, bis zum Morgengebet. Und dass man das Morgengebet zu Beginn der Zeit verrichtet. Das heißt, sobald die Zeit eintritt, verrichtet man sein Fajr-Gebet zu Beginn der Zeit. Und dann macht man Dua, bis der Morgen klar wird. Allerdings, vor dem Sonnenaufgang zieht man die los. Also macht Dua, bis die Sonne nicht aufgeht, aber bis es hell wird. Und noch bevor die Sonne aufgeht, verlässt man wieder Muzdalifa und begibt sich Richtung Mina. Denn das ist ja dann der 10. Tag von Dhul-Hijjah und das ist ja dann der Eid-Tag. Allerdings hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Schwachen von den Frauen und von den Kleinkindern und alle, die in diese Kategorie fallen, hat er ihnen erlaubt, dass sie schon früher abziehen von Muzdalifa in Richtung Mina. Und zwar sobald schon der Mond untergegangen ist. Und wer die Phasen des Mondes und der Sonne kennt, der weiß, dass manchmal der Mond untergeht, noch bevor die Sonne aufgeht, wie in diesem Fall. Also in der Nacht irgendwann geht der Mond unter, weil es ist ja immer der gleiche Tag. Ja? Das ist ja immer die Nacht vom 9. auf den 10. Und die Phasen des Mondes sind von Allah bestimmt. Und die sind jeden Monat gleich. Und wiederholen sich also einmal monatlich. Und auch Dhul-Hijjah ist immer das gleiche. Also sobald der Mond da untergegangen ist und man sagt etwa ab der Hälfte der Nacht ungefähr, dürfen die schwachen Menschen Muzdalifa schon früher verlassen und nach Mina sich zu begeben, weil es für sie anstrengend sein könnte, in Muzdalifa dort zu übernachten im Freien. Und ebenso dürfen auch diejenigen mitgehen, die den Schwachen helfen müssen, also die betreuen müssen, die dürfen auch vorher weggehen. Allerdings ist das nicht erlaubt für diejenigen, die Kraft genug haben, dort die Nacht zu verbringen. Und manche Fuqaha haben gesagt, dass die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmten Leuten erlaubt hat, Muzdalifa zu verlassen, bedeutet, dass es nicht Pflicht ist, dort die ganze Nacht zu bleiben. Allerdings lautet ein Grundsatz, dass die Erlaubnis gilt nur für diejenigen, denen es erlaubt worden ist, und beträgt sich nicht auf denjenigen, für die Erlaubnis nicht gilt. Also nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmten Leuten erlaubt hat, früher zu gehen, heißt es nicht, dass es für die anderen nicht mehr Pflicht ist. Insofern ist es richtiger, dass sie dort bleiben müssen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch dort geblieben ist. Und der Grundsatz lautet, alles was Pflicht ist, und dann sind auch die Eigenschaften, also jeder Gottesdienst, der Pflicht ist, dann sind grundsätzlich gesehen alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht, die Eigenschaften dieses Gottesdienstes sind auch Pflicht. Also er war dort, das Verbleiben in Muzdalifa ist Pflicht, wie Allah sagte, فذكروا الله عند المشعر الحرام, gedenk Allahs bei der geschützten Kultstätte. Und dann ist die Art und Weise, wie der Prophet dort geblieben ist, und zwar bis zum Fajr, Gebet, ist somit auch Pflicht. Und das bleibt so, und die Ausnahme gilt nur für die anderen Leute. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dort, man salla salatana hadihi, das ist der Hadith, den ich beim letzten Mal vorgelesen habe, oder in anderer Version, man adraka ma'ana hadihi salah, wer, also nach dem Fajr-Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt, wer dieses Gebet, also das Fajr-Gebet in Muzdalifa, wer dieses Gebet mitbekommen hat, mit uns, und mit uns gebetet hat, oder überhaupt an den Tag, an dieses Fajr-Gebet in Arafat, in Muzdalifa gebetet hat, wa ata Arafatin qabla dhalika laylan aw nahara, und vorher nachts oder tagsüber in Arafat gewesen ist, faqad tamma hajju, dann ist sein Hajj vervollständigt. Na. Wenn man allerdings vorher weggeht, bevor die Sonne auf, bevor man dort das Fajr-Gebet verrichtet hat, dann muss man ein Opfer leisten. Und wer erst in der zweiten Hälfte der Nacht kommt, das macht überhaupt nichts. Also wichtig ist, dass wenn man ankommt, dass man dort bleibt bis zum Fajr. Wenn man allerdings vorher wegzieht, dann hat man seine Pflicht unterlassen. Und dann muss man eben das Ersatz, einen Ersatz leisten durch ein Opfer. Ja. Und die Weisheit, die dahinter steckt, dass auch die schwachen Leute das verlassen können, ist unter anderem, dass die manche kranke Leute müssen zum Beispiel in Krankenhäusern versorgt werden. Oder bestimmte medizinische Versorgung gibt es in bestimmten Ortschaften, nicht überall. Und schon gar nicht in Muzdalifa. In Muzdalifa gibt es auch keine Gebäude. Nicht einmal werden die Leute Zelte aufschlagen dort. Und deswegen übernachtet man dort im Freien. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, das ist alles abgeleitet, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erlaubt, denjenigen, die den Hirten hat er erlaubt, und auch denjenigen, die den Menschen zu trinken geben, hat er ihnen erlaubt, dass sie in Muzdalifa nicht übernachten müssen. Wie dem auch sei, das Übernachten in Muzdalifa, und mit Al-Mabit ist normalerweise gemeint das Übernachten, allerdings wenn man dort ist und nicht schläft, hat man seine Pflicht auch getan. Aber besser ist es, sich hinzulegen und zu schlafen, wie der Gesandte Allah also gemacht hat. Und er sagte ja, لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ, das heißt, ihr sollt die Rituale von mir übernehmen. Dann, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, aber kurz vor dem Sonnenaufgang, begibt man sich in Richtung Mina. Das ist dann der Eid-Tag. Und das ist überliefert, bei Tirmidhi, authentisch überliefert über Ibn Abbas, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vor dem Sonnenaufgang schon sich in Richtung Mina begeben hat. Und es ist überliefert über Umar, allerdings habe ich nicht gefunden die Überlieferung, ob sie authentisch ist oder nicht, dass die Leute von der Jahiliyyah erst von Mina losgegangen sind, von Muzdalifa losgegangen sind, nachdem die Sonne schon aufgegangen ist. Und deswegen haben sie auch gesehen, was der Prophet erwartet, was der Prophet gemacht hat. Und sie haben gesehen, dass er schon gegangen ist, bevor die Sonne aufgegangen ist, in Muzdalifa. Dann geht man in Ruhe wieder. Und wenn man sich in Richtung Mina begibt, dort kommt jetzt diese Ortschaft Muhassir, in der man sich nicht aufhalten soll. Und das ist überliefert. Allerdings habe ich auch nicht gefunden, die Überlieferung, ob sie authentisch ist oder nicht. Und zwar ist überliefert, dass der Prophet gesagt hat, لَا تَمُرُّهَا إِلَّا وَأَنْتُمْ بَاكُونَ أَوْ مُتَبَاكُونَ. Das heißt, durchquert sie nicht, also die Ortschaft Muhassir, es sei denn, ihr geht weinend durch oder indem ihr versucht zu weinen. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass dort die Leute des Elefanten von Allah subhanahu wa ta'ala vernichtet worden sind. Ist sie gekennzeichnet? Ist bekannt unter den Leuten. Wenn man dort ist, ist es allerdings nur eine kurze Strecke. Das heißt, die Fuqaha sagen, man soll so lange sich beeilen und schnell durchgehen, so, also so eine Entfernung, wie wenn man einen Stein werfen würde. Ein Stein, wie weit kann man den werfen? Etwa diese Strecke soll man sich einfach beeilen, dass man dort nicht sich lange aufhält. Auf dem Weg nach Mina sammelt man Steine. Denn man muss ja 7 Steine sammeln, auf dem Weg nach, von Mina, nach Mina. Und diese 7 Steine sammelt man ja, damit man am Eidtag die große Säule bewirft, sobald man dort ankommt. Und die 7 Steine, die sollen nicht zu groß sein und nicht zu klein sein. Kleiner als, also die kleiner als die eine Erbse und größer als eine Haselnuss. Oder umgekehrt, auf jeden Fall in dieser Größe etwa. Und die Fuqaha, oder im Hadith ist überliefert, dass sie folgendermaßen groß sein soll. Und das hat der Professor dann auch vorgemacht. Und zwar, so groß sollen sie sein, dass man sie, wenn man den Stein auf den Daumen legt, dass man dann mit dem Zeigefinger ihn praktisch schießen könnte. Also das heißt, die können nicht zu groß sein, ne? Sonst würde man sich ja verletzen. Also so groß sollen sie ungefähr sein. Und nicht zu klein, nicht zu groß. Und man darf erst die Steine werfen, wenn man, also was heute zum Beispiel gemacht wird, mit Schuhen und so wird teilweise geworfen. Ne? Also wird sehr viele Latschen dort finden. Ne? Kann auch, ja, auf jeden Fall, das soll man vermeiden, ne? Nicht machen. Gilt also nicht, auch wenn man größere Steine nehmen würde, das gilt nicht. Weil wie gesagt, das Werfen ist eine Pflicht und es muss so verrichtet werden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Wer zu früh wirft, das heißt vor Sonnenaufgang, der holt es einfach nach. Weil sein Wurf einfach nicht gegolten hat. Wenn man seine Steine nicht von unterwegs nimmt, ist kein Problem. Es gilt von überall. Aber die Sunna ist es, von unterwegs zu nehmen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dies Ibn Abbas angeordnet. Entschuldigung, Ibn Abbas hat angeordnet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, dass man ihm diese Steine sammeln soll. Ja. Also wenn man dann nach Mina angekommen ist, dann geht man zur großen Säule. Al-Jamratul Aqaba, auch heißt das auf Arabisch. Man geht zu der großen Säule hin und das ist die letzte Säule von den, sind ja 3 Säulen, große, mittlere und kleine. Das ist die letzte Säule, die am nächsten zu Makkah ist. Okay? Das ist die letzte Säule, die am nächsten zu Makkah ist. Und die wird Jamratul Kubra oder Jamratul Aqaba genannt, wie auch immer. Und man bewirft sie mit diesen 7 Steinen, eine nach der anderen, und die Talbiyah endet hier beim 7. Stein. Die ganze Zeit hat man vorher gesagt, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sobald man jetzt an diesem Tag den 7. Stein geworfen hat, endet dort die Talbiyah und man hat Zeit, an diesem Tag die Steine zu werfen vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Das gilt für den ersten Tag. Für den ersten Tag am Eidtag, wo man nur die große Säule, also nochmal genauer zu sagen, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, man bewirft nicht die Säule, sondern das ist nur ein Symbol, wo man hinwerfen soll. Was wichtig ist, dass der Stein in die Becken kommt. In den Becken kommt. Okay? Deswegen sagen manche Fuqaha, wenn du wirfst und der Stein geht in Becken wieder raus, gilt's nicht. Aber wichtig ist, dass es in den Becken reinkommt. Die Säule, die ist nicht, die soll man nicht bewerfen, sondern es geht nur darum, das als Zeichen, dass man dahin werfen soll. Und wenn man heutzutage auf die Brücke geht, dann fällt es auf jeden Fall rein. Also kann nicht sein, also muss es reinfallen. Na. Diejenigen Fuqaha, manche Fuqaha haben wieder gesagt, dass man darf ja von Muzdalifa, wo man vorher übernachtet hat, zur Hälfte der Nacht schon die Muzdalifa verlassen, wenn es schwache oder kranke Leute sind. Oder ältere Leute sind. Also die schwach sind. Die dürfen ja nach Muzdalifa schon zur Hälfte der Nacht gehen. Manche Fuqaha haben deswegen gesagt, dann dürfen sie auch schon ab Hälfte der Nacht werfen. und müssen nicht warten, bis die Sonne aufgeht. Aber das ist auch wieder eine Sache, aus dem einen ergibt sich nicht das andere. Weil man verlässt zwar die Stadt früher, aber das heißt doch noch lange nicht, dass es einfacher ist, dass man also wartet, dass man direkt auch wirft in der Nacht. Also das schadet nicht, wenn man in Mina angekommen ist und dann wartet, bis die Sonne aufgegangen ist. Und es bleibt bei dieser Pflicht. Und die Ausnahme, dass man Muzdalifa früher verlässt, bedeutet nicht, dass man auch deswegen in Mina früher werfen darf. Als eine ergibt sich nicht aus dem anderen. Denn es wurde ihnen ja erlaubt, Muzdalifa früher zu verlassen, weil es für sie anstrengend ist, dort zu verweilen. Aber welche Anstrengung liegt denn darin, dass man wartet, bis die Sonne aufgeht? Dann, es ist die Sunnah, wie Jabir radiallahu anhu überliefert, yukabbiru ma'a kulli hasah. Mit jedem Stein, den man wirft, sagt man Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, also 7 Mal. Und das ist das Erste, was man machen soll in Mina, dass man diese Säule bewirft und nichts anderes. Und man bewirft nur die große Säule an diesem Tag, keine andere. Na. Wenn man dann die Säule beworfen hat, dann ist das Beste, dass man danach sein Opfer leistet. Wenn man ein Opfer leisten muss, und zwar gilt das für den, der Qiran macht und denjenigen, der Tamattu' macht. Haben wir gesagt, derjenige, der Hajj alleine macht, braucht kein Opfer leisten. Aber derjenige, der Qiran macht oder derjenige, der Tamattu' macht, beide müssen ein Opfer leisten. Und das sollen sie in diesem Moment tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala hatte angeordnet und gesagt, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Das heißt, und schert nicht euren Kopf, bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Wie es in Vers 196 heißt, Surat al-Baqarah. Deswegen ist die Reihenfolge, dass man erstmal die Steine wirft, danach sein Opfer opfert, wenn man ein Opfer opfern muss. Und danach erst danach schert man sein Haupt oder kürzt man seine Haare. Das wir gleich noch sehen werden, inshallah. Das Tier, was man opfert, das Fleisch verteilt man. Und ein Teil dessen, was man geopfert hat, darf man selbst nehmen zum Essen. Und auch ein Teil dessen, was man geopfert hat, darf man selbst benutzen, um, sagt man, Proviant. Denn der Prophet hat angeordnet und gesagt, dass wir davon essen sollen und davon auch Proviant nehmen sollen. Das dürfen wir von diesem Hadi von At-Tamatta' oder Qiran. Anders als der Hadi, anders als die Sühneleistung, die man macht, wenn man eine Pflicht verletzt hat. Davon darf nichts essen. Ja? Weil sonst macht das ja keinen Sinn. Wie stehen die Chance, selber da zu schlachten? Wie bitte? Wie stehen die Chance, dass man selber schlachtet? Ja? Also wenn man besser schlachten, wenn man schlachten kann selbst, ist es das Beste. Wenn man nicht kann, dann ordnet man das an. Und nicht vergessen, diejenigen, die Tamattu' machen von innerhalb des Haram, was keiner von uns machen wird wahrscheinlich, diejenigen, die Tamattu' machen von innerhalb des Haram, geht der Haram-Zone um Makka rum, die brauchen natürlich keinen Hadi machen, weil sie haben ja von ihrem richtigen Ort Ihram gemacht. Und das haben wir schon erwähnt, dass sie keinen Hadi machen brauchen. Ja. Und na, dann... Die dort wohnen, ne? Ja, die dort wohnen. Ja. Danach schert man sein Haupt. Das heißt, entweder man rasiert seinen Kopf ganz oder man kürzt seine Haare. Das gilt für den Mann. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 514, und ihr wisst ja langsam, wenn ich Seitenzahlen angebe, dann beziehe ich mich auf die Koran-Druck in Al-Madina. Allah sagte in Vers in Surah 48, Al-Fath, Vers 27, ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar. Und so hat er auch das geschorene dem Gekürzten vorgezogen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, wie es im Hadith von Ibn Umar heißt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Haare rasiert hat lassen, in der Hajjat al-Wada', in seiner Abschiedspilgerfahrt, in der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und er machte dreimal Dua für diejenigen, die ihr Haupt ganz rasieren, und einmal Dua für diejenigen, die ihre Haare nur kürzen. Und wie gesagt, die Frau darf nur kürzen, wie wir gleich sehen werden. Und wenn man seine Haare kürzt oder rasiert, so muss es sich auf den ganzen Kopf beziehen. Und nicht nur auf einen Teil des Kopfes. Manche Leute nehmen von vorne und von hinten und von links und von rechts und das war's. Das geht nicht. Weil Allah sagte, wie er klar gesagt hat, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Das heißt, mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem. Also auf Arabisch heißt es auch, als wäre der Kopf ganz gekürzt. Ja? Also gemeint ist, die ganze Kopffläche ist gekürzt. Und nicht nur ein Teil davon. Und bezieht sich auf den ganzen Kopf. Jawohl. Die Frau, sie nimmt ihre geflochtenen Haare und schneidet davon etwa 2 Zentimeter ab. Also wie gesagt, so groß wie etwa das erste Gelenk beim Zeigefinger. Etwa 2 Zentimeter ab. Wie es im Hadith von Ibn Abbas überliefert ist, sagte er, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Laysa ala nisa'i al-halq. Das heißt, in Bezug auf die Frauen gibt es kein Rasieren, kein Hauptrasieren, innama ala nisa'i al-taqsir, sondern für die Frauen ist das Kürzen der Haare Pflicht. Der Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen authentisch überliefert. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist selbstverständlich, weil das den Kopf ganz zu scheren, ist in Bezug auf Frauen Verstümmelung. Und wenn die Frau keine geflochtenen Haare hat, dann nimmt sie einfach die Bündel zusammen und schneidet davon einfach etwas ab. Na. Wer das Rasieren vergisst an diesem Tag oder die große Säule nicht beworfen hat, für ihn ist es Pflicht, ein Opfer zu leisten. Und das gehört zu den Pflichten des Hajj. Jetzt kommt eine folgende wichtige Angelegenheit. Nachdem man die Säule beworfen hat und nachdem man sein Opfertier geleistet hat, wenn man eins geleistet hat, und dann als drittes oder zweites, je nachdem, ob man das Opfer leisten muss oder nicht, sein Haare gekürzt hat oder rasiert hat, dann hat man den ersten Tahallul gemacht. Das heißt, die erste Stufe, um ganz wieder aus dem Weihezustand zu kommen, hat man gemacht. Die erste. Und das bedeutet, es gibt eine zweite. Und das bedeutet, dass sie sich unterscheiden müssen. Und der erste Tahallul unterscheidet sich vom zweiten Tahallul, wie der Prophet sallam in einem Hadith sagte folgendes: إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ إِلَّا النِّكَاحِ. Das heißt, es ist überliefert von Aisha anha, dass der Prophet sallam sagte, wenn ihr geworfen habt und euch rasiert habt, dann ist euch alles erlaubt an Parfum und an Kleidungen, außer an Nikah, alles was mit Frauen zu tun hat. Und das haben wir erwähnt bei Mahdhurat al-Ihram, dass nicht nur der Geschlechtsverkehr verboten ist, sondern alles was dazu gehört. Und auch, dass man einen Ehevertrag unterschreibt oder dass man, wie wir erwähnt haben, dass man auch für jemand anderes im Namen eines anderen beauftragt wird, einen Ehevertrag zu schließen oder Wali zu sein, was auch immer. Oder auch Khutbah, dass man auch eine Frau um die Hand bittet und so weiter und so fort. Und dieser Hadith ist bei Sahih ibn Khuzaymah überliefert und er ist Hasanun li ghayrihi. Hasanun li ghayrihi, wie man merken kann, ist die unterste Stufe der Authentizität bei Hadithen. Und deswegen gibt es meine Verschiedenheit unter diesem Hadith, manche Ulama haben den als schwach angesehen und andere haben ihn als Hasan al-Ghairi gesehen, wie Sheikh al-Albani jetzt hier. Und wenn man diese, und deswegen haben manche Fuqaha gesagt, dass sobald man zwei von drei Sachen gemacht hat, hat man den ersten Tahallul gemacht. Das heißt, sobald man entweder, drei Sachen gibt es. Es gibt das Werfen der Säule, Rami, das Werfen. Dann gibt es zweitens, das lassen wir mal weg. Zweitens, weil das Opfer gilt nur für diejenigen, die sowieso Qiran oder Tamattu machen. Das zweite ist das Kürzen der Haare. Und das dritte ist Tawaf. Der Tawaf. Am Tag vom Eid macht man die Umkreisung des Hauses. Der Pflicht-Tawaf. Tawaf al-Ifada heißt es. Oder Tawaf al-Hajj. Und manche Fuqaha haben gesagt, sobald du zwei von drei gemacht hast, hast du deine Pflicht erledigt. Okay? Und wie gibt es auch sei, wenn der Hadith Hasan ist oder Hasan li-Ghairihi ist, dann muss man diese zwei Sachen gemacht haben. Und zwar Rami, das Werfen, und dann seine Haare gekürzt und vorher natürlich Opfer geleistet, wenn man das Opfer hat. Und dann hat man erst einen Tahallul und darf man alles machen, außer was mit Frauen zu tun hat. Okay? Und das auf der Basis, dass dieser Hadith der Prophet dann gesagt hat. Und davon gehen wir aus. Und auch der Hadith von Aisha, den ich jetzt vorlese, weist darauf hin, dass das der Fall ist. Dass dieser Hadith authentisch ist. Oder dass der Inhalt authentisch ist. Warum? Sie sagte, كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Das heißt, ich habe den Propheten s.a.w. einparfümiert, قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, bevor er in den Weihzustand überhaupt reingegangen ist. Denn wir haben gesagt, es gehört zur Sunna, dass man sich parfümiert und dann erst die Kleidung anlegt und die Absicht fasst, zum Hajj zu machen. وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْك. Das heißt, und auch am Tag von Nahr, am Opfertagfest, bevor er das Haus umschritten hat. Mit einem Parfum, in dem Misk drin ist. Und der Hadith ist Muttafaqun Alayh. Muttafaqun Alayh heißt bei Bukhari, bei Muslim. Okay? Und jetzt, was bedeutet das? Wir wissen ja die Reihenfolge. Das erste ist, er hat beworfen die Säule. Das zweite ist, er hat sein Opfer geleistet. Das dritte ist, er hat sein Haar geschoren, er hat es ganz rasiert. Und dann hat er einparfümiert und dann ist er zum Tawaf gegangen. Das heißt auf jeden Fall, dass der Tawaf nicht sein muss, damit man den ersten Tahallul gemacht hat, den ersten Austritt aus dem Weihzustand. Und deswegen ist dieser Hadith, hält man sich einfach dran, dann ist man auf dem sicheren Weg. Wenn man geworfen hat, dann Opfer geleistet hat, falls es Opfer gibt, und danach sein Haar geschoren hat, danach ist man hat man den ersten Tahallul hinter sich. Na. Ich glaube, das ist eindeutig. Und den zweiten Tahallul, wie kriegt man den hin? Indem man natürlich das Haus umschreitet. Sobald man dann das Haus umschritten hat, an dem gleichen Tag nach Makka gegangen ist und 7 Umschreitungen gemacht hat und danach Sa'i, falls man nicht Sa'i schon vorher gemacht hat. Normalerweise macht man jetzt Tawaf um das Haus. Muss man unbedingt machen. Und danach macht man Sa'i. Das Umschreiten zwischen As-Safa und Al-Marwa. Das Hinherlaufen zwischen den zwei Hügeln. Aber wir haben gesagt, am Anfang, wenn man nach Mekka kommt, und Tawaf al-Qudum macht, den Ankunftstawaf macht, darf man schon den Sa'i machen vom Hajj. Das haben wir gesagt. Deswegen kann es sein, dass man diesen Sa'i nicht mehr machen braucht. Je nachdem, ob man ihn braucht oder nicht braucht. Wenn man diesen Sa'i dann gemacht hat, beziehungsweise nur den Tawaf gemacht hat, je nachdem, was man, ob man beides machen muss oder nur den Tawaf, dann ist alles erlaubt und dann ist somit, sind die Rituale des Hajj noch nicht fertig, aber man darf alles machen, was verboten war. Alles. Also was verboten war wegen dem Ihram. Na. Und der Gelehrte Shinqiti ist der Meinung, dass Sa'i nicht gültig ist, es sei denn, man macht ihn nach dem Tawaf. Nur was mir aufgefallen ist, ist ein Hadith, der auf etwas anderes hinweist. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist überliefert von Osama ibn Shuraik. Er sagte, خرجت مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا. Das heißt, ich bin mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم zu Hajj gegangen. فكان الناس يأتونه, und dann sind die Leute zu ihm gekommen. فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. Manche haben zu ihm gesagt an dem Tag vom Eid, O Gesandter Allahs, ich habe Sa'i gemacht, bevor ich Tawaf gemacht habe. Und andere haben gesagt, ich habe etwas vorgezogen, O Gesandter Allahs. Und die anderen haben gesagt, ich habe etwas hinausgeschoben. Also jeder hat, mehrere Leute sind gekommen und haben Sachen verwechselt, die Reihenfolge, nicht so gemacht, wie er es gemacht hat. Und bei allen diesen Sachen sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, la haraj, la haraj. Also es ist kein Problem, das ist kein Problem. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Und auch bei Ibn Majah heißt es, jemand hat gesagt, ich habe mein Haar rasiert, bevor ich mein Opfer geleistet habe. Und das ist eigentlich eine Sache, wo Allah sagt im Koran, ihr sollt nicht euer Haupt scheren, bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Und trotzdem hat er es umgedreht. Und trotzdem hat der Prophet dann gesagt, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Und der andere hat gesagt, halaqtu qabla an adnam, das war das. Und der andere hat gesagt, ich habe geworfen, nachdem ich schon eingeschlafen bin, das heißt, nachdem die Sonne schon untergegangen ist und Nacht geworden ist. Und auch hat er gesagt, la haraj, ist kein Problem. Also alles, wenn jemand an diesem Tag etwas verwechselt, aus Versehen, die Reihenfolge vertauscht, dann ist es kein Problem, macht es einfach nach. Oder in der anderen Reihenfolge, hat man es trotzdem gemacht. Jetzt gibt es manche Ulama, die gesagt haben, dass die Reihenfolge Pflicht ist. Erstmal zu werfen, dann Opfer, und danach Haar scheren, danach Tawaf. Aufgrund des Verses. Aufgrund der, was der Prophet dann gemacht hat, und aufgrund des Verses. Und sie haben gesagt eben, die Tatsache, dass der Prophet sallam bei jedem gesagt hat, ist kein Problem, ist kein Problem, bedeutet nicht, dass die Sache keine Pflicht ist. Es ist ein Unterschied, ob man von vornherein sagt, ihr könnt die Reihenfolge machen, wie ihr wollt, oder ob jemand etwas falsch gemacht hat und man ihm jetzt sagen und jetzt sagt, es war kein Problem. Das ist ein Unterschied, ob man etwas falsch gemacht hat, absichtlich oder nicht. Ja? Und insofern sollte man sich einfach an die offensichtliche Sünde halten und die Reihenfolge einhalten, wie der Prophet es gemacht hat. Und wie gesagt, also wenn man der Meinung ist, dass die Aussage des Propheten es ist kein Problem, es ist kein Problem, darauf hinweist, dass es an sich keine Pflicht ist, die Reihenfolge, dann hat man auch sagt man einen Anhaltspunkt. Aber sich an die Reihenfolge zu halten ist besser, weil es normalerweise keinen triftigen Grund gibt heutzutage, inshallah, warum man eine Sache der anderen vorziehen sollte. Nur es gibt manche Leute, die machen sich's einfach. Ja, sie gehen von Muzdalifa raus und gehen gar nicht erst nach Mina. Sondern sie gehen von Muzdalifa nach Mekka. Machen den Tawaf, sagen, weil da ist keiner da. Und dann gehen sie nach Mina. Und dann machen sie dann Werfen und Opfer und so. Verstehst du? Das ist halt so eine Sache, ja. Also, wie gesagt, man muss nicht unbedingt sein Hajj, sagen wir mal, Risiko aussetzen. Schon gar nicht, wenn es der erste Hajj ist. Das muss einfach nicht sein, ja. Aber wie gesagt, inshallah, wenn es arme Leute sind, nicht arme Leute, also schwache Leute, inshallah, haben sie eine Basis darin. Also, wie gesagt, aber ich habe erklärt, wie es eigentlich auszusehen hat. Na, ich denke, machen wir erstmal eine kurze Pause. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Also wenn man dann nach Mekka gegangen ist, macht man seinen Tawaf und danach macht man seinen Sa'i und seinen Sa'i, wenn man natürlich den Sa'i nicht schon vorher gemacht hat. Außer der Mutamatti' wird in jedem Fall seinen Sa'i machen müssen, ne? Weil der Mutamatti' macht ja erst eine Umrah, die ist Sa'i schon drin. Er wird wohl kaum Tawaf machen und dann zweimal Sa'i oder sowas. Ja? Dann macht er nur seine Umrah und dann geht er aus dem Tahallul raus und dann macht er seinen Hajj. Das heißt, der Mutamatti' wird auf jeden Fall noch ein Sa'i machen müssen. Der Qarin nicht, wenn er es schon am Anfang gemacht hat, und der Mufrid auch nicht, wenn er es schon am Anfang gemacht wird. Na. Eine kleine Nebeninformation, wenn man seinen Tawaf macht, gibt es eine Überlieferung, die sagt, Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika bis zum Ende. Der Hadith ist mawquf, ta'if. Das heißt, Erstens ist es nur über einen Sahabi überliefert und auch nicht authentisch. Okay? Das ist ein Zusatz, den man manche Ulama erwähnt haben, dass man ihn sagt, aufgrund eines Hadithes, nachdem man kommt ja jedes Mal zum schwarzen Stein, zeigt in seine Richtung und sagt Allahu Akbar. Und dann sagt man diesen Dua nach einer Überlieferung, aber die ist nicht authentisch. Na, als Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Das ist eine Pflicht, dass man, das ist nicht die Übersetzung, aber Allah hat in diesem Vers angeordnet, dass man um das ehrerwürdige Haus umkreist. Und deswegen ist eine Pflicht, ein Bestandteil des Hajj. Das Beste ist, dass man diesen Tawaf macht zwischen dem Sonnenaufgang und dem Zawal, dass die Sonne im Zenit steht. Also zwischen dem Sonnenaufgang und dem Dhuhr-Gebet ungefähr. Okay? Das ist die beste Zeit. Weil der Prophet das dann in dieser Zeit gemacht hat. Wann ist die letzte Zeit, dass man Tawaf al-Ifada machen darf? Tawaf al-Ifada ist der Pflicht-Tawaf im Hajj. Wer ihn nicht macht, hat keinen Hajj gemacht. Wann ist die letzte Zeit? Da gibt es mehrere Meinungen unter den Fuqaha. Manche haben gesagt, in diesen Tagen von Mina. Andere haben gesagt, in den Monaten von Hajj, das heißt bis zum letzten Tag von Dhul-Hijjah, wenn das der 10. ist, dann hat er noch ungefähr 20 Tage Zeit. Und manche haben gesagt, bis zum Lebensende. Okay? Und die richtigste Ansicht ist die, dass man einfach die Zeit hat, die freie Wahl hat, es während den Monaten von Hajj, also bis zum Ende vom Hajj zu machen. Bis zum Ende von Dhul-Hijjah Monat zu machen. Also bis zum 29. oder 30. Dhul-Hijjah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Das heißt, die Hajj wird vollzogen in bestimmten Monaten. Und wenn man es eben danach hinausschiebt, nach dieser Zeit, dann muss man, ohne irgendeine Begründung, dann muss man diesen Hajj, das Umkreisen des Hauses nachholen und ein Opfer leisten. Na. Und danach, nachdem man eben den Tawaf gemacht hat, nach dem Tawaf trinkt man Samsam und danach macht man den Sa'i, den man machen muss, wenn man ihn machen muss. Für den Tawaf, nur als Zusammenfassung, gibt es Voraussetzungen für die Gültigkeit. Der Gelehrte erwähnt hier 13 Voraussetzungen. Der eine ist der Islam, zweite ist, dass man geistig gesund ist, das dritte ist die Absicht, danach das Bedecken der Aura, dann die Reinheit, dann, dass man 7 Umkreisungen macht, dann, dass das Haus, dass man gegen den Uhrzeigersinn geht, dann, dass man um das gesamte Haus drauf macht und nicht durch den Hijr, durch dieses kleine Becken da durchgeht, dass man läuft, wenn man kann, dass man die Rundungen hintereinander vollzieht und nicht 2 und dann eine Woche später das dritte und vierte, fünfte, sechste, siebte, dann und außer, dass man eben, wenn ein Gebet zum Gebet gerufen wird, irgendein Gebet, Pflichtgebet oder auch das Totengebet, dann darf man es unterbrechen und dann weitermachen von der Stelle, wenn man aufgehört hat, wie wir schon erwähnt haben. Und dass man innerhalb der Moschee betet und dass man beim schwarzen Stein anfängt und beim schwarzen Stein aufhört. Das sind Voraussetzungen für die Gültigkeit des Tawaf, die wir alle kennen. Aber die Fuqaha, rahimahumullah, erwähnen es immer extra. Eine Anmerkung, Al-Multazim. Al-Multazim. Al-Multazim ist ein Ort bei der Kaaba. Und zwar ist das der Ort zwischen dem schwarzen Stein und der Tür. Zwischen dem schwarzen Stein und der Tür der Kaaba. Diesen Ort nennen wir Al-Multazim. Und dieser Ort Al-Multazim, dort ist es zwar nicht über den Propheten authentisch überliefert, allerdings über einige Sahaba, dass sie ihre Brust, ihr Gesicht, ihre Hände und Arme dort an die Kaaba angelehnt haben und dann dort Dua gemacht haben. Allah subhanahu wa ta'ala. Während dem Tawaf und während dem Sa'i soll man Allahs gedenken. Man kann auch Koran lesen oder einfach Dua sprechen. Und die Voraussetzung für die Gültigkeit des Sa'i sind einfach die Absicht und dass man zwischen As-Safa und Marwa geht und dass man vorher Tawaf gemacht hat nach dieser Ansicht. Und das ist keine Voraussetzung, wie man sehen kann, die Reinheit. Das ist keine Voraussetzung für das. No. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.